Aus Anlass des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung fand am 28. August im Stadion 1. Mai in Pyongyang die Fackelsoare der jugendlichen Avantgardisten Vorwärts unter Parteiführung Das jugendstarke Land erfolgreich statt. Unter dem Klang der Begrüßungsmusik erschien Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee auf der Tribüne. Auch Pang Byung-so, Choi Ryong-hye und weitere verantwortliche Funktionäre der Partei und der Armee, Vorsitzende der Bezirkskomitees der Partei der Arbeit Koreas und leitende Mitarbeiter des Jugendverbandes sowie Kim Yong-ju, Delegationsleiter des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan und Kim Yong-nyo, Delegationsleiterin des Vereins der koreanischen Jugend in China, traten auf die Tribüne. Da waren die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen zugegen. Ausländische Gäste, darunter Diplomaten und Vertreter der internationalen Organisationen, sowie die Angehörigen des Korps der Militärattachés in der TVRK waren dazu eingeladen. Die Teilnehmer des 9. Kongresses des Jugendverbandes, die Jugendlichen, Studenten und Werktätigen der Stadt Pyongyang, der Vertreter der Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas in Pyongyang und die Auslandskoreaner, die sich in der sozialistischen Heimat aufhalten, sahen sich die Soare an. Im Anschluss an die Rede des ersten Sekretärs des Zentralvorstandes des Jugendverbandes Chun Yong-nam für den Beginn der Fackelsoare trat die Formation der Fortsetzer der koreanischen Revolution mit Fackelstäben in Händen ein. Auf dem Platz der Soare mit eigenartigen und abwechslungsreichen großen Fackelszenen wurden die Schriften dargestellt: Fortsetzung, jugendstarkes Land, wir sind Fortsetzer der Revolution, der 9. Kongress des Jugendverbandes. Unter dem Klang des Liedes Staffelstab der Revolution liefen drei Jugendliche auf dem Platz der Soare. Sie machten auf dem Fackelsockel Feuer mit dem festen Entschluss der 5 Millionen Jugendavantgardisten dazu, die Fackelstäbe der Revolution, die die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il angezündet und den Jugendlichen übergeben hatten, noch höher zu halten und auf dem Weg der treuen Unterstützung der Führung des Genossen Kim Jong-un eine ewig lodernde Fackel des Kredos und Kampfes zu werden. Im Hintergrund wurde das Motto der Soare, Vorwärts unter Parteiführung, das jugendstarke Land, geschrieben. Die offenen Wagen mit den Fahnen mit Porträts vom Präsidenten Kim Il-sung und dem Feldherrn Kim Jong-il, geschützt von Jugendavantgardisten, fuhren ins Stadion ein, wo die Soare stattfand. In diesem Moment hörte man stürmische Hochrufe und leuchteten die Namen der großen Menschen von Baek Do-san und die Schrift Jugendverband der ewigen Sonne und so weiter. Die Obhut der mütterlichen Partei bzw. die Obhut des verehrten Marschalls Kim Jong-un, die so hoch wie Himmel und so tief wie Meer ist, kümmert sich getreu dem erhabenen Willen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die koreanischen Jugendlichen, so dass sie die ganze Welt beneidet. Die Jugendlichen stellten mit Fackeln eindrucksvoll diese Obhut dar. Die Fackelsoare der Jugendavantgarde sei in der Hinsicht auf Organisiertheit, Diszipliniertheit und künstlerischen Wert einwandfrei, so schätzte Genosse Kim Jong-un hoch. Er erstattete allen auftretenden Kunstschaffenden, Lehrern und Funktionären seinen Dank ab. Am Veranstaltungsort voller Freude und Begeisterung erklang das Loblied auf die Jugend, das aus Anlass des 9. Kongresses des Jugendverbandes neu geschaffen wurde, und tanzten die Jugendlichen. Wie der unbeugsame Geist der Millionen Jugendavantgardisten, die mit dem Hof des ZK der Partei der Arbeit Koreas verbunden, die Sache des Führers und die Sache der Partei an der Spitze durchsetzen werden, donnerte das prächtige Feuerwerk am Veranstaltungsort, was die helle Zukunft des jugendstarken Landes von Kim Il-sung und Kim Jong-il segnend einen herrlichen Einblick bot.